1.4 Dialog 1 Was kann ich für Sie tun? Ich muss am 27. September in Istanbul sein. Also, es gibt einen Flug am 27.09. um 11.35 Uhr. Wann bin ich dann in Istanbul? Um 14.10 Uhr. Wie viel kostet der Flug? 278 Euro inklusive Steuern. Ja, der ist gut, den nehme ich. Dialog 2 Guten Morgen, Frau Otto. Wie geht es Ihnen? Danke, besser. Ich habe kein Fieber. Kein Fieber? Wir messen aber noch einmal vor dem Frühstück. Wann gibt es Frühstück? In 2 Minuten. Danach nehmen Sie bitte die Tabletten, okay? Gut, aber geben Sie mir bitte noch ein Glas Wasser.